Zweitens, Teile des Körpers. Hand und Fuß. Den Fuß nicht vor die Tür, nicht über die Schwelle setzen. Pedem porta non efferre. Pedem limine non efferre. Nicht wissen, wo man seinen Fuß hinsetzen soll. Non habere ubi vestigium imprimas. Jemanden auf dem Fuße folgen. Vestigiis per sequi aliquem. Vestigia primere aliquius. In jemandes Fußstapfen treten. Vestigia aliquius persequi. Vestigiis aliquius insistere. In jemandes Fußstapfen getreten sein. In vestigiis stare aliquius. Sich einem zu Füßen werfen. Zu Füßen fallen. Ad pedis aliquius serb icri. Ad pedis aliquius se proiecere. Proiecere. Genibus aliquius ad volvi. Ad genua aliquius procumbre. Festen Fuß fassen in etwas. Consistere in aliquare. Es steht etwas auf schwachen Füßen. Claudicat et vacillat aliquid. Die Rechte jemandes mit Füßen drehen. Jura aliquius obterre. Jura aliquius pollure. Jemanden einen Fußtritt versetzen. Calce mit pingere liqui. Mit den Füßen zertreten. Pedibus conculcare. Pedibus obterre. Pedibus proterre. In die Knie sinken. Genu submitti. Genu submitti. Mit jedem Schritt vorwärts. Quid progritior. Quid progritimus. Schritt für Schritt zurückgehen. Gratum sensim referre. Hand an jemanden legen. Manum ad ferre aliqui. Manum infere aliqui. Die Hand an etwas legen. Manus ad hibere aliquiri. Manus et bir reliqui re. Die letzte Hand an etwas legen. Extreme manum impone reliqui. Summa manum impone reliqui. Im Passiv. Extrema manus accedit aliqui re. Extrema manus accedit aliqui re. Hand an sich legen. Vim sibi ad ferre. Vitae suae durius consudere. Jemanden die Hand reichen. Dextra maliqui offre. Dextram aliquius complecti. Jemand etwas nicht aus der Hand legen. De manibus non ponere aliquid. De manus non deponere aliquid. Einen Schriftsteller nicht aus der Hand legen. Scriptorem non dimittere manibus. Einem in die Hände fallen. In potestate malicuius venire. Dem Sieger in die Hände fallen. In victoris manus devenire. Etwas unter den Händen haben. In manibus habere. Manibus tenere aliquid. Keine Hand, keinen Finger für etwas rühren. Manum non vertere aliquius rei causa. Ne dictum quidem purgere. Ne dictum quidem purgere. Ne dictum quidem purgere. Sich freie Hand vorbehalten. Integrum sibi reservare aliquid. In allem ganz freie Hand haben. Omnia integra libera sunt aliqui. Jemandem die Hände binden. Colligare aliquum. Aus den Händen entschlüpfen. De manibus elabi. Aus den Händen entschlüpfen lassen. De manibus amitre. Von Hand zu Hand gehen lassen. Per manus intercitratere. Manu factum. die Hände aufheben. Manus toller. Seine Hände mit Blut und Mord beflecken. Manus caede sanguine impure. Einem etwas aus den Händen winden. De manibus extorquere. Aliqui aliquid. Bei der Hand sein. Presto esse. Impromptu esse. Jemanden auf den Händen tragen. In manibus habere et amplexari aliquem. Von der Hand im Mund leben. In horam vivere. Sich mit Händen und Füßen wehren. Omnibus viribus atque opibus repugnare. Keinen Fingerbreit von etwas weichen. Non dictum discetere ab aliquare. Auf etwas hinweisen. Digitum intendere et aliquid.